bist, wirst du unser Land retten. In der Stunde seiner größten Not. Ja, Mutter. Das Kino lebe davon, sich in andere hineinzuversetzen, sagte Meryl Streep in ihrer Golden Globe-Rede. Und das hat sie immer gemacht. Als Linda beispielsweise, die Arbeiterfrau aus dem Rust Belt, dem Rostgürtel in der alten Industrieprovinz. Ich habe mir überlegt, ob ich denn nicht bei euch wohnen könnte. Ich habe mir gedacht, vielleicht... Sag mal, was soll dieser Quatsch? Platz 5. Die durch die Hölle gehen von Michael Cimino, 1978. Die aus der Arbeiterschicht kämpfen die Kriege der Reichen. Auch davon erzählen die großen amerikanischen Kinoepen immer wieder. Insofern geht es in Ciminos Masterpiece von 1978 nicht nur um die Posttraumatisierung der Vietnamkämpfer, sondern auch um das Alltagsleben der russischstämmigen Stahlarbeiter in Pennsylvania. Meryl Streep, damals war sie 29 Jahre alt, spielt diese Linda in einer wunderbaren Mischung aus Unschuld und Sturköpfigkeit. Der Mann, den sie liebt und der, der unglücklich in sie verliebt ist, Christopher Walken und Robert De Niro, werden als Zerstörte aus dem Krieg zurückkehren. Am Ende sitzen die Überlebenden in der Stammkneipe. Linda fängt an, God Bless America zu singen. Und die Stahlwerke werden bald verschwunden sein, die Arbeiter auch. Inzwischen reden wir von den Abgehängten. Platz 4, Silkwood von Mike Nichols, 1983. Karen Silkwood, Arbeiterin in einer Plutoniumaufbereitungsanlage, Gewerkschaftlerin, die ihre Nachforschung über die lebensgefährdenden Praktiken in der Fabrik an die Presse weitergeben will. Auf dem Weg zum Treffen mit einem Journalisten kommt sie auf mysteriöse Weise zum Tode. Based on a true story. Meryl Streep stellt Karen Silkwood auf dem schmalen Grat zwischen entsetzt naivem Erstaunen und trotzigem Widerstandsgeist dar. Platz 3, Jenseits von Afrika von Sidney Pollack, 1985. Das Leben der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen, die 1913 nach Kenia auswanderte, als Hollywood-Kolonial-Epos, bildgewaltig, wehmütig, romantisch, auch kitschig, mit einer der schönsten Liebesszenen der Filmgeschichte. Wenn Robert Redford als Großwildjäger der Plantagenbesitzerin am Fluss die Haare wäscht, die Kamera nur auf dem Gesicht von Meryl Streep. Und wenn dann in ihrem erotischen Blick die Leinwand explodiert. Unfassbar. Ich werde kandidieren. Platz 2, Die Eiserne Lady von Phyllida Lloyd, 2011. Jemand muss das Unsagbare sagen. Ihren dritten Oscar erhielt Meryl Streep für die Darstellung von Maggie Thatcher, die in den 1980er Jahren die britischen Gewerkschaften zerschlug und das Land für den Neoliberalismus sturmreif schoss. Der Film ist unpolitisch, aber staunend können wir sehen, wie Meryl Streep die gesamte Spannbreite von Machtgier, Härte und Verzweiflung spielt. Kein großer Film, aber großes Schauspielen über eine Narzisstin, die eine soziale Wüste hinterließ. Jede Rolle erfordert Empathie, sagte Streep in ihrer Golden Globe-Rede, erfordert sich, in andere hineinzuversetzen. Auch dann, wenn sie nicht sympathisch sind, füge ich hinzu, auch weil es ein treffender Übergang ist zu Platz 1. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich Der Manchurian-Kandidat von Jonathan Demme, 2004. Würde ich zu gern wissen. Welches Genie die Idee hatte, einen oberflächlichen Phrasendrescher aus Nebraska mit einem Fossil ins Rennen zu schicken, das glaubt, Selbstmordattentätern das Busfahren zu verbieten, sei verfassungswidrig. Waren Sie das, Gordy? Die Mutter und Senatorin, wie eine Krake verbandelt mit dem militärisch-industriellen Komplex, versucht, ihren Sohn zum Vizepräsidenten zu machen, damit der nach einem gezielten Attentat Leader of the Free World wird. Meryl Streep spielt diese Frau mit verstörender Eiseskälte. Du sollst wissen, Raymond, dass ich es für dich tat, damit du das bekommst, was ich nie hatte. Die Möglichkeit, dieses Land zu regieren. Ich weiß, Mutter. In diesem eine Dekade alten Politthriller der Manchurian-Kandidat scheint die alte Drehbuchrealität des Films sich mit der heutigen, realen Realität zu vermischen. Leben wir in Zeiten, in denen Film nicht Realität abbildet, sondern die Politakteure einer Dramaturgie folgen, die wie von Drehbuchautoren erdacht scheint? Nachsatz. Vor 3 Jahren nannte Trump die vorgeblich überbewertete Meryl Streep in einem Interview exzellent. Die meinte nun in ihrer Golden Globe-Rede, wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle. When the powerful use their position to bully others, we all lose.